kann man sicherlich formulieren. Auf der anderen Seite ist es auch vom biblischen her gesehen natürlich ein Angebot, dass man eben mit in mehreren Sprachen eine bessere Mission im Grunde erfüllen kann, als wenn man es nur über eine Sprache machen würde. Und gleichzeitig ist damit auch angezeigt, dass das Christentum eben erstmal nicht auf einer Sprache basiert, sondern auf Vielsprachigkeit. Diese Geschichte von Babel, von der Sprachverwirrung, findet sich ja relativ am Anfang der Genesis, also überhaupt der biblischen Schriften. Das heißt ja, dass diese Erfahrung des sich nicht verständigen, verstehen Könnens eine frühe, eine archaische Erfahrung der Menschheit gewesen sein muss. Ja, davon muss man ausgehen. Also das ist ein sehr altes Wissen ist, dass einzelne Gruppen, soziale Gruppen sich voneinander dadurch abgrenzen, dass sie ein anderes Sprachsystem verwenden. Das ist sicherlich eine sehr, sehr alte Erfahrung. Auf der anderen Seite läuft es eben gerade in der Bibel gegen die Vorstellung damals, dass Gott eigentlich nur eine Sprache mit Adam gesprochen hatte. Dazu musste man jetzt irgendwie ein Paradigma aufbauen, um das miteinander zu verbinden. Also Vielsprachigkeit und Kommunikation mit Gott in einer Sprache. Weiß man denn, wie die Menschen der frühen Kulturen mit dem Problem des Dolmetschens, wie man so schön sagt, umgegangen sind? Der Mehrsprachenstein von Rosette etwa ist ja noch relativ jung. Der ist noch relativ jung, aber wir wissen aus Babylonien beispielsweise, dass dort sehr eifrig damit gearbeitet wurde. Im Grunde technisch so, wie wir es heute machen. Man hat Wortlisten angeschafft, hergestellt und man hat Übersetzungshinweise gegeben. Man hat tatsächlich fremde Sprachen gelernt auch und damit auch Dolmetscher ausgebildet, die dann die Kommunikation gesichert haben. Und dann also, Herr Schulze, zur Zeitenwende am Rande des Römischen Reichs etwa in den 30er Jahren nach unserer Zeitenwende, unserer Zeitrechnung, diese Pfingstpredigt. Trotz der Lingua Franca des Römischen Reiches muss sie ja atemberaubend gewirkt haben. Da heißt es, viele ließen sich taufen. Dieses in Zungenreden, kann man das auch als Sprachwissenschaft, kann man das auch sprachwissenschaftlich deuten, also als eine Art Sprachflow? Oh, da würde ich mich ein bisschen bedeckt halten wollen. Das ist wahrscheinlich eher ein psychologisches Problem gewesen, wenn es so abgelaufen ist, wie es dargestellt war. Es wird natürlich immer wieder von so etwas wie Zungenreden berichtet auch, dass Kinder urplötzlich in einer anderen Sprache kommuniziert hatten, die vorher an sich angeblich nicht gelernt worden war. Aber das sind Einzelfälle, die wahrscheinlich auch wissenschaftlich noch nicht gut untermauert sind. Also vom Wissenschaftlichen her kann man sich das eigentlich nicht gut vorstellen. Auf der pragmatischen Ebene ist es aber klar, dass das Christentum durch seine ja dann sehr schnelle Verbreitung im antiken Raum ums Mittelmeer dann eine ungeheuer befeuernde Wirkung gehabt haben muss, so eine Art Globalisierung durch Sprache der damaligen Zeit, also durch die Evangelien, kann man das sagen, oder ist das auch schwierig zu nachzuweisen? Ich würde es umgekehrt sagen. Ich würde eigentlich eher sagen, dass das Christentum eigentlich eine relativ sprachfreie Tradition hatte, also sich sehr, sehr schnell deshalb auch verbreitete, weil man sich schon früh bemühte, vor allen Dingen im orientalischen Raum, die lokalen Sprachen in diesen christlichen Zusammenhang zu stellen, das heißt Nationalsprachen oder besser gesagt am Anfang Kirchensprachen auszuprägen, die durch Übersetzung der Bibel und so weiter dann auch verfestigt wurden. Das ist stärker noch im Orient gewesen als dann in Europa, wo das Latein natürlich schon vorher die zentrale Rolle eingenommen hatte und deshalb erstmal auch für das Kirchliche dann spezifisch war. Wenn man das dann auf heute mal projiziert, quer durchs Mittelalter hindurch, Herr Schulze, da war das Lateinische ja zu einer kleinen Sprachverständigungsebene von Gebildeten dann wieder in der Renaissance von den Humanisten geworden. Wie hat sich das weiterentwickelt dann seit der Neuzeit in Europa, dass wir mit der hiesigen Sprachenvielfalt auch wieder doch angefangen haben, zurechtzukommen? Ja, es sind im Grunde zwei Bewegungen parallel gelaufen. Auf der einen Seite gab es natürlich immer wieder Bemühungen, in Europa ein gemeinsames Kommunikationssystem zu haben, das zunächst, wie Sie sagten, Latein gewesen war, aber das sich dann sehr schnell dann auch im Barock durch das Französisch hat ablösen lassen. Das war eigentlich das große Kommunikationsmittel in Zentraleuropa. Denken Sie an Voltaire, der sich in Berlin darüber beklagt hatte, dass Berlin eine wunderschöne Stadt war, bloß man sprach immer nur Französisch. Auf der anderen Seite war es aber schon gleichzeitig aufgrund der neuen Betrachtungsweise von Sprachen, die im Humanismus auftraten, so dass die Nationalsprachen, die Volkssprachen vor allen Dingen einen höheren Stellenwert gewonnen hatten und dadurch auch besser beschrieben wurden und einfach bekannter wurden. Und es wurde einfach auch üblicher, in diesen Volkssprachen zu sprechen, sodass eigentlich relativ schnell innerhalb der vor allen Dingen gebildeten Schichten eine Art Bilingualismus entstand. Bilingualismus klingt relativ gut. Zu Pfingsten geht es ja um die gesprochene Sprache und es geht auch in Europa, im Europäischen Parlament, um gesprochene Sprache, Parole, wie die Franzosen sagen. Was meinen Sie, wie kann der Kontinent mit allen seinen Sprachen, all diesen Sprachen Genüge tun und zugleich einer babylonischen Sprachverwirrung entgehen heute? Am ehesten wäre es natürlich so, dass man den Menschen ein bisschen mehr fordern würde, als wir ihn heutzutage fordern. Und in anderen Gesellschaften, auch außerhalb Europas, ist das ziemlich normal, dass Menschen mehr als eine Sprache sprechen. Zwei sollten es für jeden Menschen eigentlich sein. In anderen Gesellschaften, ich kenne es im Kaukasus sehr gut, sprechen Leute auch ohne Schulausbildung drei, vier Sprachen flüssig. Insofern könnte man da ruhig mal ein bisschen kräftiger auftreten und sagen, also wir suchen ein zentrales Kommunikationsmittel in Europa, das wirklich gegenseitig die Verständlichkeit mehr oder minder garantiert. Und auf der anderen Seite bewahren wir in den lokalen Gebieten, in den Regionen eben die Einzelsprachen, wo sich die Leute dann untereinander mit verständigen können. Das ist eben genau das Problem. Da haben Sie völlig recht, pragmatisch gesehen. Nur Karl Kraus hat völlig richtig gesagt, beherrschen kann man viele Sprachen, aber dienen kann man nur einer. Dieses Problem der Identifikation mit einer Sprache, des Zuhause-Seins, die Sprache als Heimat, wie ist das zu verbinden durch Europa? Ja, also man muss natürlich von vornherein sagen, dass man diese Position auch ein bisschen kritisieren kann, ob das wirklich ein originäres Problem der Sprache ist, dass man das als Heimatbereich bezeichnen kann oder ob es eine europäische Sichtweise ist auf Sprache. Da müsste man drüber streiten. Aber nehmen wir mal an, wir haben das jetzt so, dann sollte man natürlich auch auf diese angestrebte Lingua Franca, wie wir das nennen, also eine durchgehende Sprache in Europa, auch mit diesem Heimatbegriff verbinden. Das heißt, einen europäischen Heimatbegriff schaffen, einen Identifikationsmoment Europa mit dieser Sprache verbinden. Das wäre dann Englisch, Dann, diese Lingua Franca heute, oder? ja, ich meine, daran wird man wohl nicht vorbeikommen, also wahrscheinlich auch in der EU nicht, weil es eben weltweit so ist. Aber ich meine, es ist an sich ja gleichgültig, welche Sprache das nun ist. Aber es sollte keine Kunstsprache sein. Das hat sich also Esperanto oder sowas hat sich da als untauglich erwiesen. Man sollte dann, denke ich, die Sache ohne große Vorbehalte sehen. Das sagen Sie, ist einleuchtend. Auf der anderen Seite stößt das auf Ressentiments. Sprachpolitik berührt immer wunde Punkte, eben die Identität und auch die Gefühle. Ist die eigene Sprache nicht gerade für die kleinen Länder, das merkt man immer wieder, besonders wichtig? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber Sie müssen ja bedenken, wenn wir meinetwegen eine kleine Sprechergemeinschaft haben wie die Esten oder, so klein sind sie ja nicht, aber wenn wir so eine Gemeinschaft haben und die wollen international kommunizieren, also in Europa kommunizieren, über E-Mail mit anderen sprechen, dann müssen sie einfach in eine andere Sprache rübergehen. Das, was wir von denen fordern, bloß weil sie quasi eine Minorität darstellen, sollten wir von denjenigen, die die Majoritäten stellen, natürlich auch erwarten. Sie haben das jetzt auf der psychologischen Ebene des Einzelnen formuliert, Herr Schulze. Wenn Sie es als politisches Problem oder als Bildungsproblem formulieren wollten, was würden Sie sagen? Das ist eine riesige Aufgabe für Lehre, für Forschung, für Dolmetscher- und Verlagsauswesensausbildung, für Kunst und Medien. Ja, natürlich, aber wir können uns natürlich nicht jetzt darauf beziehen, dass in Europa, ich weiß nicht, wie viele Sprachen wir in Europa haben, man schätzt so zwischen 80 bis 100, 120, das kommt ein bisschen darauf an, wie man Migrationssprachen dazu zählt. Aber wenn wir die jetzt alle gegenseitig sozusagen in Übersetzungszusammenhänge bringen und jeder müsste jede Sprache können, das wäre natürlich eigentlich diametral dem Ziel Europa gegenübergestellt. Also braucht man ein verbindendes Element, das quasi die Mittlerstellung einnimmt zwischen den einzelnen Ethnien und einzelnen Sprechergemeinschaften. Und da wird man wahrscheinlich nicht an diesem Multilingualismus, vielleicht dann auch, oder Bilingualismus, sondern bikulturellen Zugang der Menschen zu ihrer Lebenswelt, daran wird man nicht vorbeikommen. Das heißt, ein Mensch wird ein Deutscher und Europäer sein. Also Denglisch und Kanaksprock und Franglais wird es weiterhin geben, glauben Sie? Es wird sich verstärkt geben. Mit Sicherheit wird sich das verstärken, weil wir wissen natürlich, dass so auch eine Sprache wie Englisch, selbst wenn sie eine europäische Sprache wäre, nehmen wir das mal an, oder die Sprache Europas wäre, dass sich dann automatisch so kleine, wir nennen das Nester, ergeben, in denen dann Varietäten davon auftreten. Und irgendwann in 150 Jahren wird es ein tatsächlich deutsches Englisch geben oder ein französisches Englisch und so weiter, nicht? Da werden sich neue Sprachen entwickeln. Wir feiern das Humboldt-Jahr in diesem Jahr, Herr Schulze. Aber auch Philologen wie die Brüder Grimm, die waren ja immer schon doch etwas mehr als bloße Diener des Wortes. Nochmal auf dieses Geheimnis der Sprache geschaut. Immer waren die großen Spracharbeiter ja auch Arbeiter für die Kultur. Glauben Sie, dass Europa dem auch huldigen könnte, diesem Prinzip? Vom Prinzip her ja, auf jeden Fall. Das einzige Dumme ist, dass wir keine europäische Sprache haben für sich selbst genommen, die also eben nicht vorbelastet wäre dadurch, dass sie für ein Land eine Nationalsprache gewesen wäre. Wenn wir eine tatsächlich europäische Sprache hätten, dann wäre es natürlich auch möglich, einen Zusammenhang zu erstellen mit einer europäischen Kulturtradition. Dann könnte genau das geschehen, was eben mit den Nationalsprachen, wie Sie gesagt haben, die Krims und so weiter, schon ohnehin passiert ist.